Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Wie geht es euch? Hier ist Mercedes Herrada mit der Ausgabe Nummer 66 von Mixtape. Bienvenidos, bienvenidas, willkommen. Zuerst einmal danke, dass ihr dabei seid und dass ich euch für die nächsten circa 2 Stunden begleiten darf. Ich habe wieder eine Auswahl an Bands, nicht nur aus Spanien, mit ihren neuesten Werken dabei und natürlich auch ein paar Klassiker aus vergangenen Jahrzehnten zum Genießen, wie jeden vierten Samstag auf OS Radio 104,8 und weltweit über osradio.de. Alle Infos wie Playlist und Player, um die Sendung herunterzuladen und später anzuhören, wo und wann du willst, beim Kochen, im Bus, im Zug, beim Einkaufen, Joggen oder beim Spazieren, findest du auf der Homepage der Sendung mixtaperadio.online. Wir starten direkt durch mit Candidate von Bad Religion aus dem Album Eight of Unreason von 2019. As I walk along this road, paved with human kindness, I can never forget the price you've paid. I'm an actor on a roll, an artificial virus. I'm your daddy, I'm your disgrace. I say, kid, just move along. We don't want it. Your politics just breed despair. I salute an empty flag of ancient tribalism, and trust me, nobody cares. For I am your candidate. I am bloody lips and makeup. I'm your candidate. Això no és una cançó d'amor. En catalanisch, das ist kein Liebeslied. Die katalanische Punk-Rock-Band Rat Penat. Weiter geht es im Mixtape mit Neo Crazy aus Eisdorf in Sachsen-Anhalt. Wir hören jetzt ihr Single Gilt, ein Song über die harten Folgen von Kriegen und das Schicksal derer, die zwar heimkehren, aber nie wieder richtig ankommen. Obey the Sun, direkt aus Ungarn mit Hellhounds. Das ist ein Song aus ihrem aktuellen Album Dieses Ritual, das Anfang März offiziell erschienen ist. Wir gehen jetzt direkt nach Seattle zu Oathbound und ihr Single False Deals. Nach dem Erfolg ihrer ersten EP ist am 6. März ihr Album Colors in Grey erschienen. Und danach machen wir eine kleine Zeitreise ins Jahr 2009 und hören wir Paramore mit All I Wanted. Too fairly, but it's it's a shame I'm a dream. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. I'm direkt aus Nashville, Stahlecker mit Blood Runs Cold. Das ist das Solo-Projekt von Logan Stahlecker, Gitarrist von Stormbreaker, und Hurricane Alice mit der Stimme von Chris Sale. Weiter geht es mit Metalizer. Das ist der Kracher mit die neue Auflage von Against All Kings, der Spanier Valdemar direkt voll durchstartet. Pedro J. Monge hat das Album in Spanien letztes Jahr neu gemastert, um Klassikern wie diesem Song noch mehr Wucht zu verleihen. Und zum Schluss reisen wir nach San José in Costa Rica zu Hola, eine der brutalsten Thrash-Metal-Bands Zentralamerikas. Wir hören ihre brandneue Single The 9-to-5 Trap. Ein direkter Angriff auf den Arbeitsalltag. Und der erste Vorgeschmack auf ihr fünftes Album Beyond Mortal Control, das im Mai über CDN Records erscheint.

Wir machen weiter hier ein Mixtape auf OS Radio. Zuvor hören wir House of Fire von Alice Cooper und die Spezialversion von L'Epoca zusammen mit Pool Pool von Escape und ihrem Song Pandemonium gehört. Jetzt gehen wir zurück in die Gegenwart zu Red Face mit Dystopia pura Death Metal, geschmiedet in Andalusien zwischen Jaén, Almería und Granada. We'll be right back. in fiscal year 1986 to 87, local, state, and federal governments spent a combined total of $16.6 billion on law enforcement. Federal law enforcement expenditures ranked last in absolute dollars and accounted for only 6% of all federal spending. By way of comparison, the federal government spent $24 million more on space exploration and 43 times more on national defense and international relations than on law enforcement. War ein absoluter Klassiker, Empire von Queensryche. Und zum Abschluss der ersten Stunde von Mixtape hören wir jetzt Mon Amarth zusammen mit Saxon und ihrem Song Saxons and Vikings. Bleibt dran, nach den Nachrichten von OS Radio bin ich mit der zweiten Stunde zurück. Bis gleich. Yeah. hola, willkommen zurück zur zweiten Stunde von Mixtape auf OS Radio. Ich bin Mercedes Herrada und wir machen direkt weiter mit Musik von Periferia. Wir hören jetzt das Titellied ihres neuen Werks, Lo que queda por sentir. Das Album ist bereits erschienen und enthält insgesamt 6 Tracks. Darunter mit Pacte de Sang, auch ihr erster Song auf Katalanisch, eine Hommage an alles, was sie als Band bisher erlebt haben und was noch kommt. Dazu gehört auch eine große Tour, die sie gerade auf die bekanntesten Bühnen von Clubs und Festivals der Iberische Halbinsel führt. ¿Quién será la próxima persona la que olvidaré? No lo podré evitar. Soy todo lo que hasta hoy he sentido, aunque no lo pueda recordar. Tu vida condenada al olvido, lo que alguna vez me hizo llorar. Lo que he odiado y lo que he querido, se marchó y no volverá. Dejé dudas sin resolver, problemas sin solucionar, mis cuestiones sin responder, que nunca voy a recordar. Si en el espejo me pudiera ver, frente al reflejo de años atrás, si hablara y quisiera entender, no entendería. Yeah. los que jamás lo van a intentar. La favorita de papá, todos quieren tocar en el escenario principal. Grada, ja, todos marcan, nadie falla. Und auf der Tribüne, da treffen sie alle, da macht keiner einen Fehler. Gerade hörten wir Afonik aus Vigo, Galizien mit Panenka, ein echter Schlag in die Magengrube. Für alle, die nur von der Seitenlinie aus urteilen, ohne selbst jemals etwas zu riskieren. Der Song ist eine Hymne auf den Mut derjenigen, die unter Druck kreativ sind und eine direkte Antwort auf Leere. Kritik. Die Botschaft ist klar. Wenn du so viel zu sagen hast, na los, komm runter und mach es erstmal selbst. Wir genießen jetzt einen absoluten Klassiker in Form einer Coverversion. Wir hören mal rein, wie Don't You Forget About Me von den Simple Minds im Sound von Blackstone Cherry klingt. Und zwar mit der Unterstützung von Tyler Connolly von Theory of a Dead Man. Troubles and doubts, giving everything inside and out, and love strange, so real in the dark. Think of tender things that we were working on. Slow change may pull us apart when the light gets into your heart, baby. Don't you charity. Don't you forget about me. I'll be alone dancing, you know it, baby. Going to take you apart. I'll put us back together. Intervention von der Münchner Alternativ-Metal-Band Antirope. Mit dabei an den Drums ist jetzt Jürgen Bam Bam Weiler, den viele noch von Bonfire oder Megahertz kennen. Ihr neues Album Bring Me to Zero erscheint offiziell am 1. Mai über Eclipse Records. Wir machen weiter in dieser zweiten Stunde von Mixtape mit Behind the Veil und ihrem Song Renegade. Das ist der zweite Vorgeschmack auf ihr neues Werk. Die belgische Melodic-Metal-Band mit doppelter Frauenpower an der Front präsentiert ihr neue EP Betrayed by Shadows, die bereits seit dem 20. März für euch alle verfügbar ist. Danach reisen wir wieder zurück ins Jahr 2006 zu Trivium und ihren Kracher Anthem We Are the Fire, ein Song aus ihrem dritten Album The Crusade. Ja! Yeah. Das ist Mixtape, deine Sendung für Punk, Rock und Metal. Neuerscheinungen, starke Klassiker und Highlights aus Spanien und der ganzen Welt. Jeden vierten Samstag von 20 bis 22 Uhr mit Mercedes Herrada auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Alle Infos, Playlists und ältere Folgen gibt's auf mixtaperadio.online. Das war Through the Storm von Masterplan. Die deutschen Power-Metal-Legenden melden sich endlich mit großen Neuigkeiten zurück. Am 26. Juni erscheint ihr neues Studioalbum Metal Morphosis über Frontiers Music. Das ist das erste Album mit komplett neuen Songs seit 2013 und Roland Grapow beschreibt es als eine Art Transformation, die dem klassischen Spirit der Band trotzdem treu bleibt. Im April ist die Band auf großer Metamorphosis Over Europe Tour und macht unter anderem Stationen in Regensburg, Dortmund, Hannover und Hamburg. begleitet mich jetzt zu zwei spanischen Bands, zwei echte Großen in Sachen Metal. Zuerst gehen wir ins Baskenland nach Bilbao. Es ist mir ein großes Vergnügen, den ersten von Geschmack von Alma Culte zu präsentieren. Der Song heißt Cara a Cara und ist das erste Lebenszeichen ihres kommenden Albums. Danach reisen wir nach Katalonien zu Legion Death. Die Band hat Ende Januar ihr EP Life After Ashes veröffentlicht und hören nach Alma Culte im Famous Stay. ¡Gracias! Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. We'll be right back. Iron Maiden, Wasted Years. Wir gehen zurück in die Gegenwart mit einer Band, die uns über Inverse Records erreicht. Aus Finnland kommen Memoida mit ihrem neuen Single Dollmaker. Spare this lonely soul, don't kept my heart away from all the lost my heart, one last time. Das neue von Sonata Arctica, Freedom Concept. Queridos amigos, queridas amigas de Mixtape, die circa zwei Stunden von Mixtape 66 sind gleich vorbei. Von Herzen danke fürs Zuhören hier auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Ich lade euch ein, mal auf die Webseite der Sendung zu schauen, mixtaperadio.online. Dort findet ihr alle Infos zu heutigen und zu früheren Ausgaben, News und natürlich die Links zum Nachhören, auch von der spanischen Ausgabe, die wochentlich läuft. Zum Abschluss gibt es noch Where the Rain Grows von Helloween. Der Song stammt von ihrem 6. Studioalbum Master of the Rings. Es war das erste Album mit Andy Deris als Sänger. Viel Spaß damit. Muchísimas gracias von Mercedes Herrada. Saludos. Mach's gut. Habt Spaß. Und bis zur nächsten Mixtape.